Wir haben jetzt die Vorstellung der Pott-WG. Wir befinden uns ja hier in der Pott-WG und senden über die Pott-WG. Und dafür zeichnet der Reiden verantwortlich. Hey Reiden, bist du da? Hallo zusammen. Ja, grüß dich. Ja, wir wollen jetzt mal mit dir und der Gérard ist auch noch da. Wir drei wollen uns mal so ein bisschen über die Pott-WG unterhalten, was das ist, wie das funktioniert, wie man das nutzen kann und so weiter und so fort. Sag mal, wie lange machst du das schon mit der Pott-WG? Ja, also erst einmal möchte ich mich kurz entschuldigen, wegen meiner doch etwas ja, sporadischen Aufnahmequalität. Ich muss gestehen, der Bus mal wieder krank und kränkelt und ich glaube, das hört man jetzt auch in der Übertragung. Ich bitte das zu entschuldigen. Ne? die Pott-WG, ja, wie lange gibt es denn die schon? Also bestimmt schon 5 Jahre. Locker, locker. Okay, was ist die Pott-WG eigentlich? Ja, die Pott-WG ist eigentlich damals entstanden. Wir haben mit dem Podcasten angefangen, so Anfang 2009, glaube ich, haben wir da mal was gemacht gehabt, die ersten Gehversuche. Da hatten wir die richtigen Podcasts sogar nicht online. Und wir haben halt einfach immer das Problem gehabt, wenn wir mit Skype und sowas aufgenommen haben, dass halt immer die Audioqualität halt ziemlich, ja, einmal hat sie gepasst, einmal wieder nicht. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, Mensch, als alte Gamer und so, wir haben doch früher da immer unseren Teamspeak gehabt. Und dann haben wir halt einmal damals der Gorg nur installiert und haben es halt einmal probiert. Und ja, jetzt haben wir praktisch da unseren eigenen Teamspeak-Server. Natürlich wäre das ein bisschen geschmarrig gewesen, wenn der jetzt nur einmal in der Woche läuft, ne, für 2, 3 Stunden. Und drum haben wir halt angeboten für alle. Das heißt aber nicht, dass du jetzt einen Server bei dir zu Hause stehen hast, sondern du Am nutzt sozusagen das Anfang, TeamSpeak. ja, also am Anfang war es so, dass der Dr. Crazy damals den Teamspeak auf seinen Server installiert hat und drüber gelaufen ist. Aber dann mussten wir leider vom Server runter, keine Ahnung, was da eigentlich genau war. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich es dann selber host bei mir auf dem Server, weil wir machen ja einen Streaming-Server nur. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt wegen blöd. Weil im Endeffekt musst du es ja dann immer wieder updaten, oder wenn Sicherheitspatches sind. Und ich meine, jeder, der wo Administrator war, dass sowas nerven kann. Und drum gibt es ja ganz viele Hoster-Anbieter, die das eigentlich für günstig Geld dann auch bereitstellen und das dann für dich übernehmen. Und dann habe ich mir praktisch einen rausgesucht und bezahlt ihn dann praktisch dafür, dass er uns dann das hier bereitstellt. Okay, sind wir schon beim Thema. Also das heißt, kostet Geld, aber wir nutzen das alle so, wie wir das wollen. Also schadet es auch nichts. Wer Lust hat, da mal was in den Topf zu werfen, wo gibt es da die Möglichkeiten dafür? Auf der Pott-WG-Seite auf jeden Fall. Genau, also da gibt es halt einen Paypal-Button, wenn einer Lust hat, mal was zu geben, der wird das gerne tun. Wie gesagt, ist aber kein Muss, ne? Also steht der Community zur Verfügung, weil ob der Server jetzt läuft und ist jemand drauf oder ob der jetzt läuft und es ist keiner drauf, also das ist ja geschmarrig, ne? Also bezahlt gehört er sowieso, von daher, ob er jetzt läuft oder nicht. Ja klar, so und jetzt hast du also, da gibt es jetzt im Teamspeak, gibt es eben einen Server, der nennt sich pottwg.de, da gibt es ja auch eine Homepage dazu. Und wie ging es dann weiter oder wie geht es da jetzt weiter? Wie ist das jetzt aufgebaut oder die Struktur, wie schaut es da aus? Naja, wir haben ja natürlich, ich meine, der Teamspeak-Server war ja im Endeffekt nur eine reine IP-Adresse, sage ich einmal. Und ohne Mundpropaganda etc., bloß eine IP-Adresse durchzujagen, wäre damals unschön gewesen, weil die Leute brauchen ja ein visuelles Medium. Und dann habe ich damals da die Domain Pott-WG geschossen. Und haben halt einfach im Endeffekt bloß ein WordPress drauf und halt ein paar so wichtige Informationen halt, damit man sich erstmal vorstellen kann, was ist denn das überhaupt, ne? Und auch, ich denke, der Name Pott-WG, der bringt es eigentlich gut wieder, weil, wie gesagt, jeder da ein Zimmer haben kann für seinen Podcast und da was machen kann. Und das haben wir halt versucht, dann grafisch irgendwie aufzubereiten für das Logo, wo wir da haben, beziehungsweise auf dem WordPress dann direkt. Weil das ist ja auch historisch dann gewachsen. Praktisch, wir haben am Anfang bloß die, ja, wo sie mal die IP drauf gehabt, sag ich mal, damals auch noch Mumble gab es früher noch. Und der Weg war eigentlich immer, dass man unser E-Mail schreibt und fertig und wir dann den Raum dann einrichten. Ich werde ein wenig unterstützt von Bobson Bob, der übernimmt das mit. Ja, wir teilen uns das Ganze ein bisschen. Und historisch gewachsen dahingehend, dass wir dann irgendwann auch gesagt haben, okay, wir brauchen einen Chat, weil theoretisch kann ja jeder mit rein und zuhören und ein wenig zu interagieren, kann man zwar den TeamSpeak-Chat nutzen, aber nachdem wir ja auch Livestreaming machen, also unser persönlicher Podcast, wenn wir da Livestreaming machen, die sind dann meistens eben nicht im TeamSpeak, sondern draußen irgendwo und hören halt auf dem Stream zu. Und um da Kommunikation halt zu haben, haben wir uns dann einfach auch so ein IRC-Channel einfach mal geschnappt. Und der ist praktisch auch mit auf der Seite hinterlegt. Natürlich auch ein wenig eine Anleitung. Das heißt, was ist ein TeamSpeak überhaupt? Wo kriege ich denn das her? Wie tue ich das installieren? Wie stelle ich es am besten ein? Weil ich habe es vorhin schon wieder irgendwo mitgekriegt, dass jemand gefragt hat, ob man denn die Sounds, ne, die Notifications ausschalten können und ob die mit auf der Aufnahme drauf sind, genau solche Dinge da abzufangen. Genau. Also das ist so, ne, wenn wir jetzt schon bei den Einstellungen sind, das ist ja relativ einfach, kannst du es auch gleich nochmal erklären, aber auch gerade was diese Sounds betrifft, also wenn man die hört, dann hören die alle in dem Raum, die da sind, oder? Und auch die Aufnahme. Also wenn jemand die Sounds eingestellt hat, dann hört eigentlich nur derjenige, der sich das eingestellt hat, die Sounds auf dem Ohr. Allerdings, wenn er aufnimmt, sind diese Sounds dann in seiner Aufnahme drauf. Ja, also das sind so Sounds wie, der hat jetzt den Raum betreten, der hat den Raum verlassen und ping, pang, plong und das nervt ziemlich. Also ausstellen unbedingt. Ja, wie stellt man das ein? Wie geht's los? Ich habe TeamSpeak 3 installiert und dann, was muss ich dann machen? Groben? Das ist eine gute Frage. Ne? Jetzt hat er mich erwischt. Also im Endeffekt ist ganz einfach. Und zwar, es kommt halt auf die Methode jetzt erstmal an, wie man denn ins TeamSpeak kommt. Sorry einmal. Zum Beispiel dem Weg, so wie es ich immer erkläre, ist, dass man sich die PodWG prinzipiell einmal als Favorit im TeamSpeak hinterlegt. Kann man praktisch sagen, oben im TeamSpeak auf Favoriten und dann Favoriten hinzufügen. Und da trägt man eben seine PodWG ein. Und also gibt dem Ganzen einen Namen, den nennen wir jetzt einfach PodWG, dann einen Nicknamen, wie ich denn heiße oder wie mich unter welchen Namen, Pseudonym mich halt die Leute kennen. Und im Endeffekt war es das dann eigentlich schon mal, gibt dann nur die Serveradresse halt ein und dann kann man eben unter Experteneinstellungen sagen, unter Soundpack, eben, dass man sagt, Default Sounds deaktivieren. Oder prinzipiell Sounds deactivated und schau, ist das ausgeschalten. Das ist einmal über diesen Weg. Und dann gibt es aber noch einen anderen Weg. Und zwar, wenn man im TeamSpeak ist und jetzt schon im TeamSpeak drin ist, unter Optionen, gibt es dann bestimmt auch was. Und zwar schauen wir doch mal Meldungen, genau. Und da gibt es dann gleich unter Meldungen auch Soundpack, Default Soundpack und dann einfach Sounds deactivated. Zumindest ist das Thema erledigt. Genau, und sonst ist eigentlich auch recht einfach reinzukommen. Also diese IP-Adresse braucht man, die steht auf der PodWG unter anderem. Passwort braucht man, glaube ich, gar nicht, oder? Es reicht diese IP-Adresse. Genau, also es gäbe zwar die Möglichkeit, den Server zu schützen mit einem Passwort, aber ich denke mal, solange da jetzt nichts war, und ich meine, das sind ja alles vernünftige Leute, ne? Von daher konnte einfach jeder drauf joinen. Und wenn dann wirklich jemand die Privatsphäre sucht mit seinem Team, dann kann ja jeder Raum praktisch für den Podcast sowieso noch ein eigenes Passwort vergeben, dass da nur explizite Leute da reinkommen. Also ist ja dann kein Akt. Ah ja, das sehe ich jetzt gerade. Wenn man also jetzt mal hier so ein bisschen runterscrollt, das sind so die ganzen Zimmer und da sehe ich dann gelbe Räume und blaue Räume. Das hat mit dem Passwort zu tun, oder? Na, das siehst du immer am Ende des Channels, ob ein Vorhängeschloss dabei ist oder nicht. Ah ja, genau, okay. Und ja, der Sinn war natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Veranstaltung mache, wie ein Podcast zum Beispiel, und ich mir Gäste einlade, dann will ich ja nicht jeden unbedingt meine Skype-Adresse, damals war es halt eben Skype, das ist das größte Medium, was halt so genutzt wurde dafür, jeden meinen Account irgendwie aufs Auge drücken. Klar hätte man sich oder hat man sich dann so Fake-Accounts gemacht, aber im Endeffekt, man war halt nicht wirklich anonym. So. Und das Ganze umgeht man halt mit dem TeamSpeak, ne? Weil jeder kann sich prinzipiell erstmal nennen, wie er mag, und joint einfach da rein, und dann weiß ich aber immer noch nicht, wer das eigentlich ist oder wer sich hinter diesem Namen verbirgt, sage ich einmal. Ich kann auch nicht mal sagen, ob der Kollege dann später wieder online ist oder nicht, was man ja im Skype zum Beispiel machen hätte können. Wenn man den einmal geedit hat, sehe ich ja, ob der jetzt online ist oder nicht, ne? Und solche Dinge. Also ist halt einfach ein einfacher Weg gewesen, dass Leute, die sich nicht kennen, anonym sich schnell und einfach mal irgendwo auf einer Plattform treffen können. Mhm. Ja, gut, so Einstellungen, also ein bisschen so mit Mikrofon und Kopfhörer muss man, glaube ich, auch aufpassen. Also normalerweise funktioniert das gleich, aber wenn man jetzt hier, was weiß ich, ein Headset anschließt oder irgendwas, dann auch wieder in die Optionen gehen, oder? Und da nochmal nachgucken. Genau, da gibt es zwei Punkte. Einmal Wiedergabe. Wenn man da drauf drückt, dann kann man erst einmal sein Headset oder sein Boxen halt angeben. Also ich empfehle keine Boxen, aber sein Headset, wo man es halt dann auf dem Ohr praktisch hat. Oder Kopfhörer. Und bei Aufnahme tut man natürlich sein Telefon eingeben. Und unten drunter gibt es zum Beispiel dann drei Auswahlmöglichkeiten, wie denn das Mikrofon ja, agieren soll. Da gibt es einmal Push-to-Talk, das ist der Klassiker, wo man vom Funk her kennt, man drückt da Taste, plaudert nein, und wenn man die Taste loslässt, dann wird nichts mehr übertragen. Dann gibt es Dauersenden. Das ist eine Einstellung zum Beispiel, die würde ich persönlich nicht empfehlen, weil man im Endeffekt dann immer permanent auf Senden ist. Auch wenn andere Leute was sagen, das kommt immer nicht so gut. Und dann gibt es eben noch die Sprachaktivierung. Das ist zum Beispiel das, wie ich es jetzt eben auch habe. Da kann man so einen Test machen, ist unten drunter so ein Button, da drückt man drauf, Test starten und dann sieht man da so einen Schieberegler. Und umso mehr du jetzt zum Beispiel diesen Schieberegler nach rechts schiebst und dabei in dein Mikrofon reinsprichst, umso unsensibler wird dein Mikrofon, um Geräusche wahrzunehmen. Und umso mehr nach links du es schiebst, umso sensibler stellst du dann dein Mikrofon ein. Und du siehst dann praktisch, wenn du sprichst, ab wann denn dein Mikrofon aufmacht, reagiert und den Sound durchlässt. Und dann muss man halt kurz einmal ein wenig rumspielen, muss sich das einstellen. Hängt natürlich auch von der Sitzposition ab, wie man halt vor seinem Mikrofon hückt. Und dann kann man das sauber einstellen, ohne dass man andere stört. Testen kann man das Ganze dann praktisch, wenn man dann mit anderen Kollegen dann in einem Raum ist. Und in der Regel ist es dann so, wenn jemand spricht, dass nur von dem, der spricht, die blaue Lampe angeht vor seinem Nicknamen. Und sollte dann noch eine andere Lampe angehen, dann stimmt was mit der Einstellung nicht von dem, bei dem die Lampe angegangen ist. Dann muss er nochmal hier nachbessern, sage ich einmal. Das ist meistens so der Trick. Ja, also ich denke auch, ich habe das mal probiert mit mit dieser automatischen. Das muss man schon sehr gut einstellen. Also ich höre öfters mal Podcasts, da ist offensichtlich, dass sie so auf Automatik gestellt haben, aber sehr grob, wie du es gesagt hast. Und dann macht es immer erstmal so knack und dann hört man immer so den ersten oder die ersten zwei Buchstaben nicht. Und wenn es zu fein eingestellt ist, dann hört man jeden Schnieferer, wenn man dann irgendwie sowas, das ist dann auch wieder alles drauf. Also ich bevorzuge ja die Taste. Da habe ich auch ein bisschen falsche Erfahrungen gemacht am Anfang. Dachte ich, ui, man kann sich eine Taste raussuchen. Habe dann irgendeine, ja, was weiß ich, ein Buchstabe T. Und dann habe ich aber gleichzeitig gechattet und das ging dann nicht, weil das T brauchst du ja auch zum Schreiben. Also die Steuerungstaste ist jetzt auf dem Windows-PC, weiß nicht, oder wie ist das auf den Apples? Was empfiehlst du da? Oh Gott, also da ist jeder frei, ne? Andere nehmen zum Beispiel die Maustaste, die mittlere, wenn sie sprechen wollen, oder also Also jeder auf Deutsch, frei. man kann es definieren, jeder kann sich's raussuchen, aber die Steuerungstaste, die brauche ich jetzt zum Beispiel nicht zum Schreiben. Das heißt, die ist sozusagen bei mir frei und die kann man drücken. Also man muss halt eine Taste finden, die man nicht für irgendwas anderes braucht. Weil wir gleich noch dabei sind, was natürlich auch eine kleine Empfehlung ist, zum Beispiel eine sogenannte Räuspertaste. Kann man sich im Teamspeak auch ganz einfach selber bauen. Also man kann es einmal über den Weg machen, wenn man nicht spricht, kann man mit der Maus einfach oben auf seine, ja, auf das Mikrofon da oben klicken. Dann ist man gemutet oder auch nicht. Das hast du jetzt gerade gemacht, ne? Da war Genau. jetzt kurz eine Lücke. Okay, genau. Ja. Ne? Und somit ist halt sichergestellt, wenn jemand anders spricht oder länger spricht, dann weiß man das, dann kann man mal husten, dann kann man mal sich was einschenken, wie auch immer halt, ne? Und konnte es dann damit schön umgehen. Oder man kann auch in den Einstellungen unter Extras, Optionen, gibt es dann die Möglichkeit bei Hotkeys sich ein Template anzulegen, wo man dann gewisse Buttons definiert, um einfach mal schnell per Knopfdruck sein ja, Mikrofon zuzumachen oder auch nicht. Ah, das kenne ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich würde dann auf Dauersenden schalten und mir dann zum Beispiel die Steuerungstaste aussuchen als Räuspertaste. Das heißt, genau andersrum, dass ich, wenn ich drücke, hört man mich nicht und wenn ich loslasse, hört man mich die ganze Zeit. Nee, eher, also mit Dauersenden gar nicht, weil wollen wir ja nicht. Zum Beispiel die Sprachaktivierung halt. Aber wenn, wenn ich mir jetzt irgendwas einschenke oder der Kollege spricht jetzt die ganze Zeit und ich möchte jetzt aufstehen, weil mein Stuhl knirscht oder so und es in der Aufnahme drauf wäre, dann könnte man hier eine Taste definieren, die drücke ich und dann wird mein Mikrofon einfach auf stumm gestellt. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann wird es wieder endstumm entschaltet. Achso, ich muss zweimal drücken. Also ich muss nicht festhalten, sondern es reicht ein kurzer Druck weg, genau. Und dann wieder ein Druck, dann bin ich wieder da. Genau. Ja, weil in der Regel braucht man das ja meistens, wenn man mal kurz sich räuspert oder mal schnell irgendwas zum Trinken holen geht, Geräusche macht. Ne? Also. Ja, wobei es soll Podcasts geben, da ist es sehr gewünscht, dass das Eingießen von einem gepflegten Bier auch übertragen wird. Ja gut, es kommt halt immer auf das Podcast-Format an. Aber wir wissen, was gemeint ist, klar. Natürlich. Ist er neben der Technik bei der PodWG, da ist er dann nur ein bisschen mehr basiert zum Beispiel. Ne? Also neben dem Erklärvideo und dass dieser Chat, wie das funktioniert, wie man anbietet, da habe ich zum Beispiel mal was vorbereitet. Und zwar, viele haben ja immer das Problem mit dem IRC-Chat, dass die auch keinen IRC-Chat haben, sich gar nicht damit auskennen. Aber dennoch gerne dann bei so Live-Podcasts gerne mitchatten wollen würden. Und die einzige Möglichkeit, was die ja eigentlich immer so haben dann, dass die über die Webseiten gehen, ne? Zum Beispiel auch die PodWG, die oder so ein Webseiten-IRC-Client, da kann man drüber gehen, aber der ist wirklich nicht so prickelnd, ne? Also da fliegt man öfters mal raus oder man ist gerade auf der Seite, macht irgendeinen Link auf und dann kommt man von der Seite woanders hin, dann geht die Seite zu, also ist immer ein wenig blöd. Und da habe ich mal was vorbereitet für Leute, die jetzt nicht so fit dort drin sind und denen es egal ist, wenn ihnen jemand anders mal den Nicknamen wegschnappt oder so und praktisch einen Portal, also unter Windows einen portablen IRC-Client, einen Pitching-Client mal so weit vorbereitet, dass die den bloß noch runterladen müssen, entpacken, starten, Name eintragen, verbinden, Thema erledigt. Und dann sind sie da mit drin. Sieht man auch auf der PodWG-Seite, beziehungsweise ich verlinke das mal kurz jetzt hier im Teamspeak. Und zwar einmal ist das hier eine Anleitung, wie gesagt, wie ich gerade erklärt habe, runterladen, entpacken, Namen rein, starten, Thema erledigt. Oder wenn man es richtig machen will, so richtig mit, ich hole mir einen Nicknamen, also ich registriere mir den, dass nur ich der George123 bin und kein anderer. Dafür habe ich auch eine Anleitung gemacht. Die findet man dann hier. Genau. Die Links schicken wir dann, glaube ich, dann auch auf den Raucherbalkon, dass alle, die zuhören, das auch nochmal nachverfolgen können, schätze ich. Noch eine Frage habe ich. Der Gerard steht ja auch schon da, hat gleich was. Und zwar, wir haben jetzt vorhin zum Beispiel beim Retro-Kompott, die haben auch so Sachen selber eingespielt oder da hat die spielt uns ja so Sachen ein. Das habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Wie funktioniert das? Du fragst mich jetzt was, ne? Also ich meine, ich mache das selber auch nicht, aber es gibt ja, Soundboards, die, wo man wahrscheinlich über Mischpult irgendwie angeschlossen hat, aber ich glaube, da kann euch der Hadi oder auch der Bobson Bob oder so euch da mehr dazu sagen. Also da in der Richtung mache ich halt gar nichts, ne? Ich grätsch mal ganz kurz rein, will ich aber nicht unterbrechen. Ich habe ein zweites Laptop hier drin, das ist das Backup. Und da habe ich ein iPad angeschlossen als Eingangsquelle und das spielt halt dann dieses Sound einfach ab, wie zum Beispiel das Ego. Was? So. Das ist einfach ein zweiter Rechner. Aber es gibt, glaube ich, auch, das kann der Raiden aber auch, glaube ich, auch beantworten, aber da gibt es Probleme. Es gibt, glaube ich, auch ein Plugin für Teamspeak, aber das macht, glaube ich, Probleme, ne? Ja, also das stürzt immer ab, ganz komisch. Ja, genau. Was vielleicht auch noch interessant ist zu sagen von der PodWG, es gibt mittlerweile auch ein neues Projekt, und oder was heißt neu, aber vielleicht kennt es ja der eine oder andere noch nicht, und zwar die Podcast-Akade, falls das noch jemand nix sagt, poste ich mal in einen Chat. Da können sich Podcaster eintragen, aus welcher Gegend das die kommen, und somit kann man dann praktisch mal sich vielleicht Gesprächspartner suchen für einen Podcast oder also, wo man auch mal sieht, ob es mal einen Sinn macht, ein Treffen zu machen, wenn viele Podcaster bei mir in der Umgebung sind, dass man mal einen Stammtisch macht oder sich mal austauscht. Also wer da von mir gepflegt praktisch, gibt es da Listen, könnt ihr euch eintragen. Also, beim Hoch. Das ist schon mal super, damit hast du mir schon mal eine Frage vorweggenommen. Okay. Da wäre ich nämlich auch jetzt noch drauf gekommen, weil ich das eine super Sache finde. Ich komme da zwar noch nicht ganz mit zurecht, mich da reinzutragen, weil meistens an dem Link scheitert für mein Logo irgendwie. Da bin ich noch nicht so ganz mit dem Klaren mit. Aber finde ich eine richtig gute Sache, dass man da mal gucken kann, was denn so im Umkreis hier überhaupt ist. Und ich will auch hoffen, dass sich dann auch relativ viele eintragen demnächst. Was ich jetzt noch hätte, du hast ja eben gesprochen, so, du hast ja ziemlich viel aufgebaut mit der Pod-WG und dem Teamspeak, aber wie viel Arbeit ist das wirklich für dich jetzt im Hintergrund? Weil wir sehen ja nur, wir kommen hier rein, es läuft alles fantastisch, jeder kriegt seinen Raum direkt, aber um das Ganze am Laufen zu halten, wie viel Arbeit ist das für dich jetzt privat? Ja, privat ja eigentlich so wirklich nicht wirklich viel, weil, wie gesagt, ich kaufe das ja auch nur ein, weil ich eben mir die Arbeit mit Patches und Updates und Sicherheitslügen und so Geschmarrie halt sparen wollte. Das heißt, ich bekomme das ja fertig out of the box. Ach so, also hast du da quasi, also außer hier die Räume anlegen und Fragen zu beantworten, falls einer Probleme hat, eigentlich nichts großartig mit zu tun. Genau, also kannst du dir vorstellen, ich mache die Teamspeak-administrative Seite im Tool selbst, aber alles außenrum, um dieses Teamspeak bereitzustellen oder so, diese Arbeit bürde ich mir nicht auf. Also das kaufe ich dann praktisch ein. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt für dich noch extrem viel Arbeit im Hintergrund, weil da steckt jetzt ziemlich viel dahinter, ne? Also, naja, also die Homepage pflegen. Ja gut, die Homepage pflegen und sowas, okay, aber ich meine, das ist ja auch im Endeffekt nur ein Webpaket, wo ich halt eine URL einfach drauf laufen habe, ne? Das ist jetzt auch kein Akt, weil das ist ja, wenn du es genau nimmst, ist es ja eigentlich ein Selbstläufer. Das ist einfach ein statischer Content, der wird halt einmal angepflegt und dem mal erledigt. Hättest du denn am Anfang gedacht, dass das so einen Anklang nimmt? Weil ich weiß, wo ich am Anfang hier drauf kam, war hier zwar auch schon was los, aber nicht so viel. Und ich merke jetzt in der Zwischenzeit, dass unheimlich viele Leute dazugekommen sind, die ihren eigenen Raum haben. Und hast du da überhaupt noch einen Überblick drüber, wer denn hier so aktiv die ganzen Räume nutzt und wie viele Podcaster sich mittlerweile angemeldet haben? Also es gibt eine grobe Übersicht, sage ich mal, wenn ich mal die ganzen E-Mails zusammensuchen würde. Problem an der Geschichte ist, viele haben angefragt, haben auch ihren Raum bekommen, haben den vielleicht auch ein paar Mal benutzt und dann nie mehr was gehört und gesehen, sage ich mal. Das heißt, es gibt hier viele tote Räume, wenn wir sie mal so schimpfen wollen, die eigentlich da sind, obwohl sie nicht mehr genutzt werden. Ich müsste da echt mal eine Säuberungsaktion in Anführungszeichen durchführen und mal die ganzen Leute anschreiben, ob er denn noch gebraucht wird, weil das ist immer einfach. Viele tragen sich ein, aber das Austragen, auch auf der Podcast-Karte zum Beispiel, ein Austragen findet eigentlich nicht statt. Findet immer nur ein Eintragen statt. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Aber ich merke es halt bloß an, dass halt dadurch die Teamspeak-Channel-Liste noch die Podcaster-Karte aktuell bleiben kann, wenn man sich nicht austrägt. Ja, wobei es heißt ja nicht, dass wenn jetzt jemand den Raum wenig nutzt, da muss ich mich mal meine eigene Nase fassen. Ich habe auch einen Umwohnmokum-Raum da unten und den nutze ich dann doch nicht so oft, wie ich dachte, weil mittlerweile ja auch die Studio-Link-Geschichte recht aktiv ist, wenn ich dann also mal mit einem Gast rede. Aber deswegen bin ich ja trotzdem auf der Podcast-Karte als aktiv mit drauf. Das kommt halt drauf an, ob derjenige noch sendet oder nicht. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt kein Vorwurf oder so, aber ich meine bloß halt, ne, dass man halt dann sich nicht wundern braucht, wenn man Leute einfach nicht in den Channel sieht, weil du hast es angesprochen, zu der Zeit, wo die Pod-WG entstanden ist, da gab es ja noch kein Studio-Link und das, ne, alles zusammenrufen etc., gab es ja alles zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und da war halt Teamspeak echt eine super Alternative und ich finde es eigentlich auch heute noch klasse. Zwar gut, es ist bei Studiolink die Aufnahmequalität eine ganz andere Liga, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber gerade eben, um so ein Event hier zu veranstalten oder um mal schnell anonym sich mal zusammenzuschalten, also ich denke mal, so ein Teamspeak immer noch so mit die beste Wahl. Sven, es kommt gerade eine Frage im Chat, hast du vielleicht nicht gesehen, da geht es die Frage der Kosten. Die Kosten liegen, glaube ich, nur bei dir, für alle anderen ist es kostenlos, aber es gibt einen Spenden-Button, ne? Da kannst du vielleicht noch was so sagen. Ja, also es gibt einen Spendenbutton. Wie gesagt, kann man draufhauen, muss man nicht. Was kostet das monatlich ungefähr? Also ich zahle monatlich für diesen Server so um die, du hast mich jetzt lügen, waren es 12 oder 13 Euro, was ich da monatlich zahle. Genau. Also an den Anbieter. Also zahlst du 12, 13 Euro und die Leute, die Pod-WG nutzen, zahlen nichts, aber du freust dich natürlich, wenn du dir mal einen Becher Milch kaufen kannst. Ja, ich meine, wenn, ja, wie gesagt, es ist halt einfach cool, wenn mal was von den Benutzern zurückkommt, weil die haben das Geschiss nicht mit dem Server-Provider, dass sie da, ne, also den Kontakt halten und Vertragskunde etc. Und wenn sich das dann trägt, wenn im Jahr dann, keine Ahnung, vielleicht 50 Euro zusammenkommen, ist es ja schon in Ordnung. Weißt du, wie ich meine? Ne? Dann ist es eine saubere Sache. Ich meine, da muss man ja kein Geheimnis drum machen. Ne? Man kann sich ja mal die Preise anschauen, was denn so ein TeamSpeak-Hoster will. Im Endeffekt berechnen die ja das Ganze auch auf die Anzahl der Slots. Und am Anfang muss man auch sagen, haben wir ja, ich glaube, es waren 20 Slots gestartet oder so. Ne? Und dann gab es schon mal die Night of the Pots und dann sind wir ja sehr schnell an die Grenzen gestoßen, weil es sind ja nicht immer permanent 20 Leute da, sondern eben nur, wenn so ein Event jetzt ist zum Beispiel. Und dann wird es halt aufgestockt auf 50 Slots aktuell und da bin ich so bei 12, 13 Euro und das ist eigentlich in Ordnung. Sag ich mal, das ist ein fairer Preis für das, dass dich um nichts kümmern musst dann und dass das halt läuft und dass halt jemand da ist, der die Hand drauf hat und das Ganze halt einfach von der Admin-Sicht verwaltet, sage ich mal, ne? Ja, Reden. Also super Sache für uns alle. Ich denke, wir genießen alle diesen Teamspeak und diese Pod-WG, die du da für uns machst. Du hast gerade schon gehört. Es geht schon wieder weiter mit Knights of the Pods. Dank dir erstmal, dass du da warst und uns ein bisschen aufgeklärt hast. Ja, hoffe, du kurierst dich aus und genieß den Tag noch. Und danke, dass ich da sein durfte. Jo, ciao.